Ein paar Stadträte stellten sich auch hinter den Commissioner. Einer legte sogar nahe, wenn man den Krieg nicht zum Bund trüge, würde ein Sprengsatz irgendwann ein ganzes Gebäude zum Einsturz bringen und Männer und Frauen würden weiterhin verschwinden. Doch Little Tim zerriss Bingham und seine Warnungen in der Luft. »Diese ganze Blackhand-Geschichte ist erstunken und erlogen«, verkündete er bei einer Anhörung. »Ich glaube kein Wort.« »Dann kommen Sie mal in mein Büro«, wetterte der General. »Ich kann Ihnen Fakten zeigen, da stehen Ihnen die Haare zu Berge.« Binghams Anwürfe über Politiker und deren kriminelle Freunde hatten bei Little Tim offenkundig einen wunden Punkt getroffen. Im Rahmen von nur einer einzigen kurzen Zusammenkunft beschuldigte er Bingham eines Banko, eines Schwindels, und bezeichnete ihn als Vorflascher, ein Pokerspieler, der so tut, als habe er die besten Karten, und Bulldozing-Bluffer. Öffentlich unterstützte Sullivan den Antrag, dem Commissioner $25.000 für seinen Geheimdienst zu geben. Denn 1908 war es politisch durchaus opportun, als Hardliner in der Verbrechensbekämpfung zu gelten. Hinter den Kulissen setzte er jedoch alle Hebel in Bewegung, um die Maßnahme zu sabotieren. Bei der Abstimmung stimmten 12 Stadträte dafür, 32 dagegen. Der Antrag war abgelehnt. Die Times machte sich unverhohlen lustig über die Stadträte. Von manch einem waren Dinge zu hören, die den leisen Verdacht nahelegen, die Ablehnung des Plans speise sich in Wahrheit aus der Angst, er könne funktionieren. Ja, die Zeitung schlug sogar vor, Bingham könnte bei Wirtschafts- und Arbeitsminister Oscar Straws einige Agenten des Secret Service anfordern, um die Sache aufzuklären. Ein solch drastischer Schritt sei notwendig, weil die Sullivans und ihresgleichen kriminellen Strippenziehern dienstbar seien.